Als aber Samuel alt geworden war, bestellte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, sein zweiter Abia, die sprachen zu Beerseba recht. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sie suchten ihren Vorteil, ließen sich bestechen und beugten das Recht. Da traten alle Vornehmen Israels zusammen, begaben sich zu Samuel nach Rama und sprachen zu ihm, du bist nun alt, deine Söhne aber wandeln nicht in deinen Wegen, so setze denn einen König über uns, dass er uns regiere, wie es bei allen anderen Völkern geschieht. Samuel aber missfiel es, wie sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns regiere. Da betete Samuel zu Jahwe, Jahwe aber gebot Samuel, gib der Forderung des Volks Gehör in allem, was sie von dir verlangen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht länger König über sie sein soll. Genauso, wie sie gehandelt haben seit der Zeit, wo ich sie aus Ägypten herführte, bis heute, indem sie mich verließen und andere Götter verehrten, handeln sie nun auch dir gegenüber. Nun denn, gib ihrer Forderung Gehör. Nur verwarne sie zugleich ernstlich und tue ihnen die Gerechtsarme des Königs, der über sie herrschen soll, kund. Hierauf teilte Samuel alles, was Jahwe gesagt hatte, dem Volke, das einen König von ihm forderte, mit und fuhr fort, Folgendes wird die Gerechtsarme des Königs sein, der über euch herrschen wird, eure Söhne wird er nehmen, um sie bei seinem Wagen und seinen Rossen zu verwenden, dass sie vor seinem Wagen herlaufen, und um sie als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 anzustellen, und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und ihm Kriegsbedarf und Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie ihm Salben bereiten und kochen und backen. Von euren Feldern, Weinbergen und Ölpflanzungen wird er die Besten nehmen und sie seinen Beamten geben, von eurem Saatland und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Hämlingen und Beamten geben. Eure Sklaven und Sklavinnen, sowie eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und für seine Wirtschaft verwenden, von euren Schafen wird er den Zehnten erheben. Ihr selbst aber werdet seine Knechte werden. Wenn ihr dann künftig aufschreien werdet wegen eures Königs, den ihr euch erkoren habt, so wird euch Jahwe alsdann nicht erhören. Aber das Volk verschmähte es, auf Samuels Rat zu hören, und rief, nichts da. Einen König wollen wir haben, damit wir allen den anderen Völkern gleichen, und unser König soll uns Recht sprechen und unser Anführer sein und unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk redete, und trug es Jahwe vor. Jahwe aber gebot Samuel, gib ihrer Forderung Gehör und setze einen König über sie. Da erwiderte Samuel den Männern von Israel, geht ein jeder in seine Heimat.